WDR 5. Neugier genügt. Über eine alte Alleenstraße rollt spärlich der Verkehr Richtung Ostsee. Links und rechts immer wieder Wälder und Seen, leicht hügelig die Landschaft, ab und zu ein Haus. Hinter einer Kurve zieht sich plötzlich ein glänzend neuer Metallgitterzaun einige hundert Meter die Straße entlang. Terrain privat, ne, Privatgrundstück, verkündet ein Schild. Hieronym Wiącek hält an, steigt aus, würdigt das Schild keines Blickes, geht am Zaun entlang, bis er eine Lücke findet. Uns passiert nichts, wenn wir hier reingehen, sagt Wiącek. Der mit 60er ist ein kleiner, besonderer Mann mit grauem Haarkranz, grauem Schnurrbart, Brille. Der Rentner duckt sich, schlüpft unter einer rot-weißen Absperrkette hindurch. In der Mitte des Geländes thront ein großer, dunkelgrüner Kubus, wie ein überdimensionaler Legostein. Kein Mensch ist zu sehen. Das Fracking selbst dauerte hier 2 Wochen. Es dauerte aber 3 Monate, um das vertikale Loch zu bohren. Und nochmal 2 Monate, um die Horizontalbohrungen zu machen. Mitte letzten Jahres erkundeten Fracking-Firmen hier den Untergrund. Jetzt erinnert daran nur noch der Container und die Schilder am Bauzaun. Bohrfeld Gaphovo B1 steht auf einem. Investor Indiana Investments. Eine US-amerikanische Firma mit polnischer Tochter, extra gegründet für die Schiefergassuche. Der Bohrtrupp kam aus Tschechien. Er ist mittlerweile weitergezogen. Es gab keine Informationen, ob sie etwas gefunden haben. Als sie hier die Bohrungen niederbrachten, sagten sie, sie hätten Öl und Gas gefunden. Aber nach dem Vergehen gab es keine Neuigkeiten mehr. 5 Kilometer tief bohrte die Firma ins Erdreich, pumpte dann 20.000 Kubikmeter Wasser, versetzt mit Chemikalien in den Untergrund, um die Schieferfelder aufzuknacken. Wiącek zuckt mit den Schultern, stapft zurück zum Auto. Wiącek dirigiert den Wagen runter von der Landstraße über Holperpisten und Sandwege. Bei uns fangen sie erst langsam an, die Straßen zu asphaltieren, erzählt er lachend. So ist es eben in Kaschubien. Die Region, westlich von Danzig, die sich stellenweise bis zur Ostsee erstreckt, lebt in einem ganz eigenen Takt, meist langsamer als der Rest Polens. Eine dünn besiedelte Landschaft, Wälder, Seen, Strände, eine ethnische Minderheit mit eigener Sprache. Leicht hügelig geht es durch dichte Laubwälder, links und rechts tauchen immer wieder kleine Seen auf, dazwischen Sumpfgebiete. Greifvögel kreisen am Himmel. Kein Auto kommt uns entgegen. Kaschubien für Generationen, so heißt die Initiative, die Wiącek vor einigen Jahren gründete, als ein Kiestagebau in der Region entstehen sollte. Die Anwohner protestierten mit Erfolg. Jetzt kämpfen sie gegen das Fracking. Die Quellen für unsere Seen kommen alle aus diesem Sumpfgebiet hier, sagt Wiącek und deutet nach links. Sümpfe, Seen, Bäche, hier fließt alles zusammen. 2 Kilometer weiter liegt der größte See der Region. Silbrig schimmert das Wasser durchs Unterholz. Wiącek stapft durch den Wald Richtung Ufer. Trockenes Laub raschelt. Kein Mensch, weit und breit. Winzig wirken die Holzhütten auf der anderen Uferseite. Hieronym Wiącek tritt ans Wasser, deutet auf den Schilfgürtel. Der wächst auf dem Trockenen. Schauen Sie, hier können Sie sehen, wie der Wasserstand gesunken ist. Das Wasser stand immer bis hier oben. Es passierte nach der Bohrung. Das Wassersystem wurde irgendwie beschädigt und das sind jetzt die Folgen. Um 6 Meter ist der Wasserspiegel nach der Fracking-Bohrung hier gesunken, erzählt er. In einem zweiten See noch einmal um 1 Meter. Die Vertreter der umliegenden Gemeinden protestierten ohne Erfolg. Uns wurde gesagt, das ist normal. Das hat nichts mit den Bohrungen zu tun. Aber ich weiß genau, hier, wo wir jetzt stehen, da war Wasser. Ich lebe seit 20 Jahren hier. Mir macht man nichts vor. Das Wasser ist weg. Das Fracking-Unternehmen zum nächsten Bohrloch weitergezogen. Unter der Erde aber blubbert weiter ein großer Teil des injizierten Chemiecocktails. Warschau, Ulica Wawelska 54. Ein sechsstöckiger, schäbig-beiger Verwaltungsblock ist der Sitz des polnischen Umweltministeriums. Hier wird nicht nur die Umwelt geschützt, sondern auch der Bergbau beaufsichtigt. Hier werden auch die Konzessionen vergeben, auch für die Suche nach Schiefergas. Im zweiten Stock wartet der Chefgeologe und stellvertretende Umweltminister Slawomir Brodzinski. Mit seinem eckigen Körper und dem breiten Schädel ähnelt der Vizeminister verblüffend Hartmut Medorn. Auch Brodzinski pflegt ein Macher-Image. Er kommt aus der Bergbaubranche. Der Vizeminister bittet an einen Besprechungstisch, zieht einen Kartenausdruck heran. Polen unterteilt in 478 gleich große Planquadrate, viele davon bunt markiert. Jede Farbe steht für eines der 25 in- und ausländischen Unternehmen, die in Polen nach Schiefergas suchen dürfen. Brodzinski blickt kurz auf seine handgeschriebenen Notizen, fährt dann mit dem Finger über die Karte. Der größte Teil unserer Schiefergasvorkommen liegt in der Woiwodschaft Pommern, im sogenannten Baltischen Becken. Der Streifen zieht sich dann von der Ostseeküste im Norden bis in den Südosten, rund um Lublin, nahe der ukrainischen Grenze. Das sind die beiden Haupterkundungsgebiete. Und hier wurden, ich muss kurz nachschauen, hier wurden 68 Lizenzen vergeben. Brodzinski schiebt die Karte beiseite, blickt noch einmal auf den Notizzettel. Es ist nicht einfach, in Sachen Fracking den Überblick zu behalten. 5,3 Billionen Kubikmeter Schiefergas vermutet eine Behörde des US-Energieministeriums 2011 in Polens Untergrund. Das mit Abstand größte Vorkommen in Europa. Mittlerweile hat das polnische Geologische Institut die Zahlen kräftig nach unten korrigiert, auf maximal 800 Milliarden Kubikmeter. Brodzinski lächelt trotzdem. Wir werden wahrscheinlich kein zweites Kuwait oder Katar werden. Aber unsere Abschätzungen der Schiefergasreserven sind sehr vielversprechend. Diese Vorkommen werden unsere Unabhängigkeit sichern. Und vielleicht sogar noch mehr. Ich meine den Export. Vom Gasimporteur zum Exporteur. Die polnische Energiewende soll aus dem Untergrund kommen. Doch die anfängliche Euphorie ist verflogen. Internationale Konzerne wie ExxonMobil oder Talisman haben in den letzten Monaten ihre Arbeiten eingestellt. Von technischen Problemen und bürokratischen Hindernissen ist offiziell die Rede. Vom hartnäckigen Widerstand einiger Gemeinden spricht kaum jemand. Rückblende, Sommer 2014. Gemächlich tuckert ein alter Traktor über die schmale Landstraße. Der rote Ursus wirkt wie ein winzig brummender Käfer inmitten der Felder, die sich bis zum Horizont erstrecken. Es ist Mitte Juni in Żurawów, einer kleinen Gemeinde im Osten Polens, 40 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Ich bin auf dem Weg, um Heu zu machen, sagt Andrzej. Braun gebrannt, in T-Shirt und kurzer Hose, mit Badeschlappen an den Füßen, lenkt er den Trecker entspannt mit einer Hand. In der anderen qualmt eine Zigarette. 12 Hektar bewirtschaftet der Landwirt. Occupy Chevron fordert ein Transparent am Straßenrand. An den Haltestangen wehen 2 polnische Fahnen. Darunter mahnen 6 aufgespießte Gasmasken. Chevron, einer der größten Energiekonzerne der Welt, will hier nach Schiefergas suchen, hat die Konzession für eine Probebohrung. Andrzej parkt den Traktor. Auf der anderen Straßenseite ein großer Bauwagen, beklebt mit Protestplakaten. No Fracking steht da und Chevron Go Home. Daneben ein grünes Versammlungszelt und ein großer Hänger, meterhoch beladen mit Strohballen. Andrzej klettert vom Traktor, stapft zum Bauwagen. Da warten schon 2 Kollegen. Natürlich ist es nicht einfach, Protest und Landwirtschaft unter einen Hut zu bringen, sagt der Kleinbauer. Aber wir kriegen es schon hin. Das muss einfach sein, sagt sein Kollege. Das muss sein. Andrzej deutet kurz nach rechts aufs Nachbarfeld. Da liegt das Chevron-Camp. Ein Bauwagen, ein Dixi-Klo, ein orangener Generator, ein Mast mit einer Scheinwerferbatterie und einer Rundum-Überwachungskamera. Ein Sicherheitsmann in schwarzer Uniform mit gelber Warnweste blickt herüber, greift zum Telefon. Er bewacht das Chevron-Material auf dem Acker. Eine Schaufel, einige Holzpfosten und ein paar Rollen Zaundraht. Ich komme fast jeden Tag hierher, sagt Andrzejs Kollege. Seit mehr als einem Jahr belauern sich der Weltkonzern und die Landwirte hier auf dem Acker. Es gibt in Juravlov keine Trinkwasser- und keine Gasleitung. Das Örtchen mit seinen 96 Einwohnern ist einfach zu abgelegen, um es an die zentrale Versorgung anzuschließen. Wer Gas braucht, kauft es in Flaschen. Das Trinkwasser liefert der Untergrund. Jener Untergrund, in dem der US-Konzern Chevron Schiefergas vermutet. Doch immer, wenn Chevron Material anliefern will, blockieren die Bauern die Zufahrt. Natürlich gibt das Ärger, sagen sie lachend. Mal haben wir uns angeblich geweigert, der Polizei unsere Dokumente zu zeigen, erzählen sie. Mal haben wir das Gelände nicht verlassen, obwohl uns dazu niemand aufgefordert hatte. Einmal haben wir eine kleine Maschine zur Seite gerückt. Auch das wirft man uns vor. Doch besorgt sieht keiner von ihnen aus. Im Gegenteil. Wislav Grin lacht fröhlich. Der schlanke Landwirt in grüner Outdoorhose und T-Shirt überragt seine beiden Kollegen um einen Kopf. Auch was die Ackerfläche angeht, ist er hier mit Abstand der Größte. Wislav Grin, den ihr alle nur Vizek nennen, bewirtschaftet mehr als 500 Hektar Land. Ich bin ein moderner Landwirt, sagt der 56-Jährige, aufgeschlossen für neue Technologien. Darum hat er anfänglich auch nichts gegen die Schiefergassuche. Am Anfang dachte ich, das Fracking wäre gut für uns, weil ich es nicht besser wusste. Aber als ich zum ersten Treffen mit den Chevron-Vertretern ging, da erlebte ich Demagogie und Populismus. Sie sagten, das Fracking-Wasser enthält nur Salz, Zitronensäure und Waschmittel. Da wusste ich gleich, das ist einfach nicht ehrlich, das ist teuflisch. Im alten Bauwagen beugt sich die Rentnerin Barbara Sigenschuk mit 4 Frauen über einen Laptop, kontrolliert die Bildqualität. Den Strom liefert ein Solarmodul auf dem Dach. Eine Kamera überwacht die Straße, schickt laufend Bilder aufs Mobiltelefon, erklärt Goscha, eine stämmige Mitvierzigerin. Ihre Mitstreiterinnen nicken. So haben sie bis jetzt jeden Chevron-Baustart verhindert. Die Trecker waren immer schneller vor Ort als die Baumaschinen. In der Ecke steht ein alter Ofen aus Traktorteilen. An der Wand hängen Zeitungsartikel, eine Landkarte mit Bohrkonzessionen. Hunderte Seiten Unterlagen warten griffbereit in den Ordnern. Zanim przebrnęliśmy całą tą ścieżkę, es dauerte eine ganze Zeit, bis wir alles zusammen hatten, bis wir wussten, auf welche Dokumente Chevron noch wartet. Bis wir Widerspruch einlegen konnten, das dauerte ein ganzes Jahr. Dann konnten wir uns an das Ministerium wenden. Sie haben Lücken in der Zulassung entdeckt, Widerspruch eingelegt, wo es nur ging, immer wieder auf das riesige Grundwasserreservoir der Region verwiesen. Chevron aber pochte auf seine Konzession und die Bewohner der Region auf ihr Widerstandsrecht. Dass ihre Mobiltelefone seitdem manchmal verrückt spielen, daran haben sich mittlerweile alle gewöhnt. Natürlich werden wir vom Geheimdienst überwacht, sagen sie. Im Warschauer Umweltministerium beugt sich Vizeminister Brodzinski mit dem Direktor der Abteilung für Geologie, Rafał Miland, über eine Landkarte. Jedes potenzielle Bohrfeld ist hier eingezeichnet. Zum Widerstand in Juravlov wollen die beiden eigentlich lieber nichts sagen. Das kann man schwer kommentieren, sagt Geologiedirektor Miland. Wahrscheinlich gab es ein paar Kommunikationsprobleme. Aber nur am Anfang beschwichtigt der Vizeminister. Miland aber bleibt dabei. Der Start war schlecht und danach wurde es nicht besser. Brodzinski verzieht keine Miene, greift stattdessen wieder zu der Landkarte mit den bunten Kästchen, studiert die Region westlich von Danzig, dort, wo auch die Kaschubischen Seen liegen. In 2 Jahren beginnt dort die kommerzielle Schiefergasförderung, schätzt der Minister. It's a risky decision to say where, but I suppose that Pomerania. Es ist natürlich riskant zu sagen, wo. Aber ich erwarte, dass Pommern der beste Platz sein wird. Nicht nur wegen der guten Ergebnisse, sondern auch wegen der positiven Haltung der lokalen Bevölkerung dort. In Kaschubien blickt Hieron Imjonschek über den großen See. Deutlich ist am Ufer zu sehen, wie hoch das Wasser hier einmal stand, vor dem Fracking. Unter der Erde blubbert jetzt weiter ein großer Teil des injizierten Chemiecocktails, sagt Vionchek. eine Zeitbombe, befürchten viele hier in Kaschubien. Das Fracking-Wasser bewegt sich nach oben, ungefähr 30 bis 40 Zentimeter pro Tag, aus einer Tiefe von 5000 Metern. Wir wissen nicht, was in 4 oder 5 Jahren passiert. Vielleicht gibt es hier dann keine Seen mehr. Wiącek schüttelt frustriert den Kopf. Die nächsten Untersuchungen sind bereits angekündigt. Der Rentner befürchtet, dass dies nur der Anfang ist vom Ende einer Region. Man braucht 4,5 Hektar Fläche für ein Bohrloch und dann noch einmal 4,5 Hektar für das nächste. Man braucht tausende Bohrlöcher, um das Gas zu fördern. Dann ist für uns hier kein Platz mehr. Und wie transportiert man das Gas ab? Mit Lkw oder Pipelines? Die Rohre würden über unser Land führen. Leider haben wir ein sehr rigides Bergbaugesetz, das besagt, dass im nationalen Interesse jeder enteignet werden kann. In Żurawlów steht der alte Bauwagen einsam auf dem Feld. Das Versammlungszelt ist abgebaut, die Strohballen abtransportiert. Die Protestplakate aber flattern weiter am Straßenrand. Von einem Tag auf den anderen ist Chevron von hier verschwunden, samt Zaunmaterial, Generator und Überwachungskamera. Im Bauwagen bollert der Ofen aus Traktorenteilen. Goscha und ihre Mitstreiterinnen beugen sich über einen tragbaren Computer. Aufnahmen vom Sommerfest wackeln über den Bildschirm. Eine Bühne neben dem Bauwagen, Zelte drumherum. Eine Siegesfeier nach 400 Tagen Protest und unzähligen anhängigen Gerichtsverfahren. Es gibt einmal 32 Anklagen, einmal 12 und einmal 14, rechnen die Frauen laut vor. Widerstand gegen die Staatsgewalt, Sachbeschädigung. Fast das ganze Dorf muss vor den Richter. Sie freuen sich schon auf die Verhandlung, sagen die Frauen. Wir haben uns sicher verändert. Wir sind schlauer geworden. Wir wissen, wofür wir leben. Und wir wissen, wie wir unsere Rechte verteidigen. Und manchmal erkennen wir uns selbst nicht wieder. Draußen stehen Barbara Sijenschuk und Wiesław Grin, der Großbauer und die Rentnerin. Unser Bauwagen wird hier stehen bleiben, sagt Sijenschuk. Menschen aus ganz Polen kommen hierher. Wir sind so etwas wie ein Informationszentrum. Wir wissen, welche Dokumente man anschauen muss, welche offiziellen Stellen zuständig sind. Wir wollen nicht nur unsere Region schützen, sondern wir kämpfen für ganz Polen. Wir wollen, dass alle Informationen über Fracking veröffentlicht werden. Sijenschuk blickt kämpferisch. Vom Widerstandsweltrekord schreiben die Zeitungen, vom Sieg David gegen Goliath. Wiesław Grin wiegt nachdenklich den Kopf. Er glaubt nicht, dass die Fracking-Firmen so einfach aufgeben. Der Landwirt deutet auf eine Baumgruppe in der Ferne. Das rote Dach, das Sie dort drüben sehen, das ist der nächste Ort für eine Probebohrung. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.